4. Personalpronomen im Akkusativ. Sprechen Sie nach. Wo bleibst du? Wo bleibst du? Ich warte auf dich. Ich liebe meinen Freund. Ich liebe meinen Freund. Ja, ich liebe ihn noch. Ich finde meine Frau toll. Ich finde meine Frau toll. Ja, ich finde sie toll. Da kommt meine Tochter. Da kommt meine Tochter. Siehst du sie? Wir warten am Bahnhof. Wir warten am Bahnhof. Holst du uns ab? Mein Sohn kommt. Mein Sohn kommt. Ich sehe ihn schon. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Wir kennen euch nicht. Da kommt das Mädchen. Da kommt das Mädchen. Siehst du es? Ich finde meinen Schlüssel nicht. Ich finde meinen Schlüssel nicht. Hast du ihn gesehen? Ich finde meine Brille nicht. Ich finde meine Brille nicht. Hast du sie gesehen? Wo ist mein Heft? Wo ist mein Heft? Ich suche es schon lange.